Inspektor Ganimard war am Ende. Arsène Lupin führte ihn an der Nase herum. Diese verflixte Geschichte mit dem gestohlenen Schreibtisch und dem Lotterieschein von Monsieur Gerbois und die Entführung seiner Tochter Suzanne. Wie immer steckte Lupin dahinter. Fast hätte Ganimard ihn erwischt, aber Lupin war wieder mal entkommen. Und er war sich so sicher gewesen, dass er ihn dieses Mal kriegen würde. Das Haus war umstellt, alle Ausgänge bewacht. Aber Lupin und seine Begleiterin, die blonde Dame, hatten sich in Luft aufgelöst. Dann die Ermordung des Baron d'Autrec und das Verschwinden des blauen Diamanten. Auch in diesem Fall spielte die blonde Dame eine entscheidende Rolle. Ganimard hatte viel einstecken müssen. Er brauchte Hilfe. Er brauchte jemanden, der Lupin ebenbürtig war. Und da gab es nur einen, den großen Meisterdetektiv aus London, der mit seiner Kombinationsgabe die schwierigsten Fälle löste, Herlock Sholmes. Ganimard schrieb Sholmes einen Brief. Der Engländer zögerte nicht und überquerte zusammen mit seinem Assistenten Wilson den Ärmelkanal, um Lupin zu überführen und ins Gefängnis zu bringen. Seine Stunde. Er kommt und berichtet von seinen Abenteuern. Jede Nacht. Er liebt die Normandie, wie ich. Die weichen Hügel, die Steilküste, den Wind hier am Meer in Etretat. Er wird immer hierher zurückkehren. Ich warte auf ihn in meinem Arbeitszimmer, wo er mir diktiert, was meine Fehler niederschreibt. Arsène Lupin gegen Herlock Sholmes. Das Duell der Meister. Nach dem Roman Arsène Lupin contre Herlock Sholmes von Maurice Leblanc. Übersetzung aus dem Französischen und Hörspielbearbeitung Sabine Grimkowski. Zweiter Teil. Sind Sie da? Lupin? Arsène Lupin, setzen Sie sich. Erzählen Sie, wie geht die Geschichte weiter? Das Duell zwischen Ihnen und Sholmes ist eröffnet. Sholmes hat herausgefunden, dass der blaue Diamant, den Sie Inspektor Ganimard geschickt haben, eine Fälschung ist. Wo ist der echte? Haben Sie ihn? Und wohin lässt sich Sholmes mitten in der Nacht kutschieren? Das muss das Haus des Barons sein. Hier ist ein Schild. À vendre. Wie Ganimard gesagt hat, zu verkaufen. Der Gitterzaun ist zu hoch. Vielleicht kann ich durch das Tor. Tatsächlich. Es ist leichter, als ich dachte. Da ist ein Licht am Fenster in der zweiten Etage. Es bewegt sich. Es wandert zum anderen Fenster. Merkwürdig. Wer kann das sein? Wer geistert nachts im Haus des Barons herum? Lupin? Kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht einer seiner Komplizen. Das Licht ist weg. Er hat mich gesehen. Nicht abgeschlossen. Verflixt, es ist so dunkel, ich sehe nichts. Eine Treppe. In den ersten Stock. Mein Revolver. Ist jemand? Hey! Die Kehle zu. Du hast doch eine Taschenlampe. Her damit. Wollen wir doch mal sehen. Wilson. Sholmes. Was machen Sie hier? Ich habe doch gesagt, Sie sollen schlafen gehen. Ich habe geschlafen. Ich habe nicht gesagt, dass Sie aufwachen sollen. Und von Aufstehen war schon gar keine Rede. Ihr Brief. Mein Brief? Der Bote hat ihn mir gebracht. Ich habe Ihnen keinen Brief geschickt. Doch, ich schwöre. Hier. Lesen Sie. Wilson, raus aus dem Bett. Auf zur Rue de la Pompe. Gehen Sie ins Haus des Barons. Untersuchen Sie es. Machen Sie einen genauen Plan. Und dann gehen Sie wieder ins Bett. Herlock Sholmes? Ich war gerade dabei, den Zimmerkuss zu messen, als ich einen Schatten im Garten sah. Wenn Sie wieder einmal einen Brief von mir bekommen, dann überzeugen Sie sich erst einmal, ob das auch meine Schrift ist. Dann war der Brief nicht von Ihnen? Gut kombiniert. Von wem war er dann? Wahrscheinlich von Lupin. Aber welchen Zweck verfolgt er damit? Welchen Zweck? Ja, ich verstehe das nicht. Warum lockt er Sie hierher? Wie kann er gewusst haben, dass ich mich im Haus umsehen wollte? Ich möchte schnell zurück ins Hotel. Ich auch, Wilson. Gehen wir. Sie haben die Tür abgeschlossen. Ach, Unsinn, Wilson. Ich habe doch gar keinen Schlüssel. Die Tür war offen und ich habe sie nur angelehnt. Aber jetzt ist sie verschlossen. Verflixt, das ist ärgerlich. Heißt das, wir kommen hier nicht raus? Wieder gut kombiniert, Wilson. Jetzt bin ich sicher, das war Lupin. Er hat vorausgesehen, dass ich heute noch mit meiner Untersuchung beginnen werde. Er hat den Brief an Sie geschrieben. Er wollte, dass ich heute Nacht Gesellschaft habe. Wir sind gefangen und mir geht kostbare Zeit verloren. Wir müssen die Nacht in diesem Haus verbringen? Das sieht so aus. Oder können Sie durch Mauern gehen? Oder sich durch die Gitterstäbe am Fenster zwängen? Da flackert ein Licht. Da? Da oben an der Treppe. Da ist doch jemand. Los, nach oben. Hier ist nichts. Aber hier. Kommen Sie. Sehen Sie sich das an. Eine Kerze, ein Korb mit einer Flasche Wein, einem gebratenen Huhn und einem Brot. Das grenzt an Zauberei. 1:0 für Lupin. Wie immer er das angestellt hat. Ich werde dahinter kommen. Aber nun essen wir. Wir werden das Missgeschick mit Fassung ertragen. Na kommen Sie, Wilson. Nehmen Sie ein Hühnerbein. Mit seiner Gelassenheit gelang es Herlock Sholmes, den armen Wilson so zu beruhigen, dass er ein Glas Wein zu sich nahm. Aber als die Kerze abgebrannt war und die beiden Männer sich auf dem Boden ausstreckten, wurde ihnen das Peinliche und Lächerliche ihrer Lage bewusst. Ihr Schlaf war traurig. Am nächsten Morgen wachte Wilson halb erfroren und wie gerädert auf. Ein leises Geräusch ließ ihn aufmerken. Herlock Sholmes kniete zusammengekrümmt auf dem Fußboden und studierte mit seiner Lupe Staubkörner. Er entdeckte Ziffern mit weißer Kreide geschrieben, die fast verwischt, aber noch erkennbar waren. Er schrieb sie in sein Notizbuch. Außerdem fand er zwei Kreise auf Holzdielen, einen Pfeil auf einer Täfelung und vier Ziffern auf vier Treppenstufen. Vier? Die Ziffern sind wichtig, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall. Sie bedeuten irgendwas. Sie bezeichnen die Anzahl der Bodenfliesen. Ach. Und die zwei Kreise bedeuten, dass das besondere Fliesen sind. Und der Pfeil zeigt in Richtung des Geschirraufzugs. Toll. Ihre Hellsichtigkeit beschämt mich, mein Lieber. Woher wissen Sie das? Ach, das ist ganz einfach. Ich habe gestern Abend nach den Anweisungen, die dem Brief beigefügt waren, die Zeichen selbst aufgemalt. Ich dachte ja, der Brief sei von Ihnen. In dem Brief? Ja. Tadellos. Eine ausgezeichnete Arbeit. Sie bringt uns ein gutes Stück weiter. Erstreckt sich Ihr bewundernswerter Geist noch auf andere Gebiete? Ich hätte gerne Kenntnis davon. Guter Gott, nein, das ist alles. Schade. Der Anfang war so vielversprechend. Na, dann können wir jetzt gehen. Wie denn? Durch die Tür. Wie gewöhnlich Menschen zu gehen pflegen. Die ist verschlossen. Dann öffnen Sie jetzt das Fenster dort und rufen Sie die zwei Polizisten, die gerade die Straße entlang gehen. Aber das ist demütigend und peinlich, wenn man erfährt, dass wir hier eingeschlossen waren. Wenn Lupin den Korb hierher gebracht hat, während wir im Haus waren, muss es noch einen anderen Ausgang geben. Wir könnten ihn suchen. Außerordentlich gut kombiniert. Nur vergessen Sie, dass auch Inspektor Ganimard bereits auf diese Idee gekommen ist und nicht die Spur von einem Ausgang entdeckt hat. Und ich habe, während Sie schliefen, das Haus von oben bis unten auf den Kopf gestellt. Er hinterlässt keine Spur, dieser Lupin. Er ist wirklich ein harter Brocken. Also los, rufen Sie die Polizisten. Um 11 Uhr wurden Herlock Sholmes und Mr. Wilson aus dem Haus befreit und zum Kommissariat gebracht. Inspektor Ganimard zeigte sich betrübt über das unangenehme Erlebnis der beiden Herren. Seine Mutlosigkeit war durch die Anwesenheit von Herlock Sholmes einer gewissen Zuversicht gewichen. Nun überkam ihn wieder ein Gefühl der Niedergeschlagenheit. Ein Wagen brachte die Engländer zu ihrem Hotel, wo sie an der Rezeption erfuhren, dass ihr Zimmer abbestellt worden war. Ein Mann, ein Freund der Herren, sagte der Hotelangestellte, habe einen Brief mit ihrer Unterschrift und ihre Visitenkarten vorgezeigt. Ihre Koffer hatte der Freund gleich mitgenommen. Die beiden, nun obdach- und besitzlosen Engländer, verließen das Hotel und spazierten langsam über die Champs-Élysées. Eine freundliche Herbstsonne strahlte vom Himmel. Die Luft war rein und mild. Ich verstehe Sie nicht, Sholmes. Lupin führt uns an der Nase herum und Sie sagen gar nichts dazu. Alles, was wir bisher erlebt haben, zeugt von Scharfsinn, Methode und guter Organisation unseres Gegners. Was bedeutet? Das bedeutet, Wilson, dass nur ich und sonst niemand mit einem so gut bewaffneten, so exzellent vorbereiteten Feind fertig werden kann. Und dass es nicht auf den ersten Schlag gelingt, wie Sie sehen. Aber ich bin sicher, dass ich das letzte Wort haben werde. Warum sollte ich mich also aufregen? Sehen Sie, wie schön Paris ist. Die großen Boulevards, die Cafés. Oder ziehen Sie den Londoner Nebel vor? Hm? Ich gebe uns heute frei. Mir reichen auch 5 Tage, um den Fall aufzuklären. 5 Tage reichen? Dem gestellten Charakter Herlock Sholmes konnte eine Niederlage nichts anhaben. Er brauchte nur etwas Zeit zum Nachdenken. Nachdem ein neues Hotelzimmer besorgt war und die Herren sich mit Wäsche und Garderobe ausgestattet hatten, konnten sie sich erneut zum Angriff rüsten. Sholmes führte lange Gespräche mit Advokat Detunant, mit Monsieur und Suzanne Gerbois, mit dem Diener des Barons. Er marschierte vor dem Haus des Advokaten in der Rue Clapeyron und vor dem des Barons in der Rue de la Pompe auf und ab. Er untersuchte die angrenzenden Häuser und kam zu einem ersten Ergebnis. Ich bin sicher, dass die Häuser durch geheime Gänge miteinander verbunden sind. Aber wie finde ich sie? Wilson, wir müssen die Häuser beobachten. Der Nachmittag verlief schleppend. Um 5 Uhr war noch nichts passiert, was die Aufmerksamkeit des Meisterdetektivs hätte erregen können. Die Herren gingen auf und ab, ohne die Häuser aus den Augen zu lassen. Sie achteten nicht auf die 3 jungen Arbeiter, die ihnen untergehakt und fröhlich singend entgegenkamen. Der Platz auf dem Gehsteig reichte nicht für alle 5 und keiner wollte weichen. Schau dir die an, die feinen Herren! Es gab ein Wortgefecht, dann einen Zusammenstoß, eine Rempelei. Sholmes, der schlecht gelaunt war, landete einen Faustschlag auf der Brust eines Arbeiters. Ein anderer stieß Wilson gegen eine Mauer. Schließlich verloren die 3 jungen Männer die Lust an dem Gerangel und setzten ihren Weg fort. Hat mir das gut getan. Meine Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Wilson. Wilson? Was ist denn los? Sie sind ja ganz bleich. Ich weiß nicht. Mein Arm. Ein Schmerz. Ein Schmerz im Arm? Ernsthaft? Lassen Sie mal sehen. Oh. Ich bringe Sie in die Apotheke da drüben. Fallen Sie nur nicht in Ohnmacht. Sholmes schleppte den halb bewusstlosen Wilson über die Straße. Der Apotheker stellte fest, dass der Arm gebrochen war und wahrscheinlich operiert werden müsste. Er empfahl, den vor Schmerzen stöhnenden in ein Krankenhaus zu bringen. Sholmes warf aus dieser ungewohnten Perspektive einen Blick auf das Haus des Advokaten gegenüber. Was sich ihm dort offenbarte, führte dazu, dass er Wilsons Arm, den er bis dahin gehalten hatte, abrupt seine stützende Hand entzog. Wilson, ich habe gerade eine wichtige Entdeckung von großer Tragweite gemacht. Ich werde der Sache nachgehen. Lassen Sie sich ruhig operieren. Nur Geduld, mein Freund. In 5 oder 6 Wochen merken Sie nichts mehr davon. Mein guter Wilson, ich glaube, wir kommen der Lösung des Rätsels näher. Aber ja, das wird alles erklären. Da liegt der Schlüssel. Man sucht in der Ferne und es liegt so nah. Sholmes war von seiner Entdeckung so beeindruckt, dass er seinen lädierten Assistenten im Stich ließ und zum Haus des Advokaten auf der gegenüberliegenden Seite eilte. Oberhalb der Tür war an der rechten Seite auf einem Stein eingraviert: Architekt d'Estaing, 1875. Sholmes lief zum Eingang des Hauses nebenan und fand seine Vermutung bestätigt. Richtig kombiniert. Architekt d'Estaing, 1875. Die beiden Häuser bilden ein Ensemble. Rasch in die Rue de la Brune, zum Haus des Barons. Kutscher, halt! Hierher! Auch das Haus des Barons und die Nachbarhäuser trugen den Namen des Architekten d'Estaing. Nachdem Sholmes in einer öffentlichen Bibliothek ein biografisches Lexikon konsultiert hatte: Lucien d'Estaing, geboren 1840, großer Preis von Rom, Offizier der Ehrenlegion, Autor von geschätzten Werken über Architektur, begab er sich in das Krankenhaus, in das Wilson gebracht worden war. Wilson, mein Guter, wir sind auf der Siegesstraße. Man hat mir den Arm eingegipst. Ja, sehr schön, sehr schön. Sie haben Spuren gefunden. Was ist es, Zigarettenasche? Unsinn. Wilson, warum konnten Lupin und die blonde Dame ungehindert aus dem Haus des Advokaten und dem des Barons verschwinden? Ja, warum? Weil ein und derselbe Architekt die Häuser und die Nachbarhäuser gebaut und miteinander verbunden hat. Was wie ein Wunder aussieht, ist in Wirklichkeit leicht zu erklären. Ich brauche nur die Pläne. Niemand hat bisher an eine solche Lösung gedacht. Niemand außer Ihnen. Es wird auch Zeit, mein Freund. Wir haben heute schon den 4. Tag. Von 10. Von nun an wird alles sehr schnell gehen. Wenn ich mir vorstelle, die Burschen vorhin auf der Straße hätten mir den Arm gebrochen. Nicht auszudenken. Nicht auszudenken. Pflegen Sie sich, Wilson. Ich werde mich der bedeutenden Aufgabe allein widmen. Sholmes, könnten Sie mir bitte etwas zu trinken geben? Zu trinken? Ich habe Fieber, ich verdurste. Ja, später, Wilson, später. Ich habe da eine Idee. Ich muss sofort weg. Der Sekretär von Monsieur d'Estaing ließ sich gern überzeugen, ein paar Tage bezahlten Urlaub zu nehmen und Sholmes ein Empfehlungsschreiben auszustellen, das ihm als würdigen Vertreter im Hause d'Estaing die Tür öffnen sollte. Sie sind Monsieur Doyle? Ja, Monsieur, da bin ich. Mein Sekretär hat mir mitgeteilt, dass er krank ist und Sie schickt, um mit der Katalogisierung meiner Bücher fortzufahren. Es handelt sich vor allem um die englischen Bücher. Haben Sie in solchen Arbeiten Erfahrung? Ja, Monsieur, eine lange Erfahrung. Gut, dann will ich Ihnen gleich Ihren Arbeitsplatz zeigen. Meine Bibliothek. Das ist meine Tochter Clotilde. Sie geht mir zur Hand. Bonjour, Monsieur. Mademoiselle. Monsieur Doyle, beginnen Sie mit der Arbeit. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an meine Tochter. Die Bibliothek beherbergte eine beeindruckende Sammlung von Kunst- und Architekturbänden. Clotilde musste um die 30 sein. Sie war schmal, blass und dunkelhaarig. Sie bewegte sich mit leisen, langsamen Bewegungen und sprach nicht viel. Vater und Tochter kümmerten sich nicht weiter um den neuen Sekretär. Der erste Tag brachte Sholmes keine neuen Erkenntnisse. Am Nachmittag des zweiten Tages entdeckte er in einer Schublade einen Packen mit alten Zeichnungen und Plänen. Er wollte sie sich gerade näher ansehen, als er einen Schatten aus dem Halbdunkel der Bibliothek auftauchen sah. Flink versteckte er sich hinter dem Vorhang der Flügeltür zum Salon. Die Gestalt löste sich vom Wandschrank neben dem Kamin und trat in den Salon ein. Wer ist dieser Mann? Woher kommt er? Sollte das vielleicht Lupin sein? Maxime Bermond. Oh. Der liebe Maxime. Aber was will er hier? Welch glücklicher Zufall führt Sie hierher? Was hat er mit Monsieur d'Estaing zu schaffen? Der Wunsch, Sie und Mademoiselle zu sehen. Maxime Bermond? Ich bin gerade von meiner Reise zurückgekommen. Ich kombiniere, ergibt sich für einen anderen aus. Mein erster Weg führt mich zu Ihnen. Das ist schön, Maxime, dass Sie an uns denken. Clotilde, mein Kind, Sie, wer da ist. Maxime. Bleiben Sie zum Essen? Ich bedauere, heute geht es nicht. Ich habe noch eine Verabredung. Ist das wirklich Lupin? Dann kommen Sie morgen zum Diner zu uns, Maxime. Zum Teufel, es könnte auch ein anderer sein. Sie müssen uns von Ihrer Reise erzählen. Gern, Monsieur Destange. Nein, er ist es. Aber jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Maskeraden beherrscht er perfekt. Clotilde, begleite unseren Gast zur Tür. Ja, Papa. Sholmes wagte es, hinter dem Vorhang hervorzukommen. Das Ganze hatte nicht lange gedauert. Monsieur Destange saß in eine Decke eingehüllt im Sessel und nahm sein Buch wieder zur Hand, als kurz darauf seine Tochter zu ihm zurückkam. Der gute Maxime, er ist immer so beschäftigt. Du magst ihn, nicht wahr, Clotilde? Schlaf ein bisschen, Papa. Das tut dir gut. Clotilde nahm ihm das Buch aus der Hand und strich ihm zärtlich über den Kopf. Die Müdigkeit übermannte Monsieur Destange, er schlief ein. Clotilde sah sich um. Herlock Sholmes spürte, dass etwas passieren würde und kehrte in sein Versteck hinter dem Vorhang zurück. Clotilde ging hinüber in die Bibliothek und wandte sich dort noch einmal um. Sie glaubte sich allein. Sholmes spähte vorsichtig um die Ecke. Er sah, wie Clotilde sich zum Kamin begab und den Knopf einer kleinen elektrischen Klingel drückte. Die rechte Seite des Kamins setzte sich in Bewegung und ließ einen Spalt erkennen, der sich so weit öffnete, dass die junge Frau hindurchschlüpfen konnte. Potzblitz, eine Geheimtür. Das ist es. Also auch hier. Sholmes wartete einen Moment, dann probierte er das System aus. Es funktionierte. Stockdunkel. Wohin führt dieser Gang? Er ist schmal. Am Ende eine Tür. Das fühlt sich an wie Kleidung. Anzüge, Hemden, Mäntel auf Bügeln. Ich kombiniere ein Ankleidezimmer. Dort ein Lichtschein. Eine weitere Tür. Nur angelehnt. Oh, ein eleganter Salon. Helle Tapeten. Ein Kanapee aus Mahagoni. Clotilde. Ich habe es mir doch gedacht. Da ist er wieder. Arsène Lupin. Durch eine andere Tür gekommen. Die vom Nachbarhaus. Clotilde, Liebste. Maxime, ich hab dich so vermisst. Ich, Dummkopf. Sie sind ein Liebespaar. Sie ist seine Komplizin. Nur weil sie dunkle Haare hat, bin ich nicht darauf gekommen. Die Haarfarbe kann man ändern. Sie ist die blonde Frau. Was sehe ich? Tränen. Ich wollte dich glücklich machen, nicht traurig. Ich bin glücklich. Nein, du weißt. Sei nicht traurig, Clotilde. Ich habe etwas getan, gegen das ich mein Gewissen auflehne. Ich habe es für dich getan, Maxime, weil ich dich liebe. Keine andere Frau wird dich so lieben wie ich. Ich bereue nichts, ich würde es morgen wieder tun. Vergiss die Vergangenheit. Sie ist vorbei, sie zählt nicht. Außerdem hast du es nicht absichtlich. Es spielt alles keine Rolle, wenn du da bist. Warum habe ich dich in mein Abenteuerleben reingezogen? Ich hätte der Maxime Bermond bleiben sollen, den du kennen und lieben gelernt hast. Meine dunkle Seite hätte ich dir verheimlichen sollen. Du liebst mich doch, Maxime. Ich liebe dich, Clotilde. Aber wir müssen vorsichtig sein. Wir sind in Gefahr. Ich kann mich schützen, aber du bist hilflos. Ich will nicht, dass er auf deine Spur kommt. Wer? Herlock Sholmes. Der Engländer, den Sie geholt haben, um dich ins Gefängnis zu bringen? Ja. Er ist klug. Ich misstraue ihm. Noch bin ich Herr der Situation, aber er schnüffelt überall herum und mit seiner Kombinationsgabe wird er eins und eins zusammenzählen. Ich werde meine Wohnung auflösen und ein neues Domizil suchen, das sicherer ist. Wir dürfen uns nicht sehen. Du musst zu Hause bleiben. Geh nicht raus. Gut. Gut, Maxim. Ich werde stark sein und warten. Denk daran, wie sehr ich dich liebe. Lebe wohl, Liebste. Sholmes drückte sich an die Wand zwischen die Anzüge, als die Tapetentür geöffnet wurde und Clotilde im Lichtschein erschien. Wie ein Schatten huschte sie durch das Ankleidezimmer zum Geheimgang und durch die Kamintür zurück in die Bibliothek. Sholmes beschloss, die Nacht abzuwarten, um ungestört in der Bibliothek nach den Plänen der Häuser zu suchen. Wie ich vermutet habe, alle diese Häuser besitzen Geheimgänge. Die Ausgänge der Nachbarhäuser münden auf Nebenstraßen. Kein Wunder, dass Ganimard verrückt geworden ist. Er glaubte, alle Ausgänge bewacht zu haben und keiner war der Richtige. Deshalb konnte Lupin ihm entwischen. Und das feine Liebespaar konnte sich treffen, ohne dass Clotilde das Haus verlassen musste. Diese Pläne werden mir verraten, wo sich Lupins Wohnung befindet. Als Monsieur d'Estange und Clotilde sich in ihre Schlafgemächer zurückgezogen hatten und der Diener das Licht gelöscht hatte, durchsuchte Sholmes die Schublade, in der er die alten Pläne vermutete. Er fand Akten, Kostenvoranschläge und Rechnungen. Schließlich fielen ihm die Pläne diverser Häuser in die Hände. Das sind sie. Rue Clapeyron Nummer 25, das Haus des Advokaten, sowie 24 und 26. Rue de la Pompe, das Haus des Baron d'Autrec und die angrenzenden Gebäude. Hm? 11 weitere Immobilien. Hier haben wir es. Maxime Bermond. Ein Haus in der Rue Crevaux. Rue Crevaux Nummer 8. 4. und 5. Stock. Und in der Nummer 10 ebenfalls der 5. Stock. Sholmes fühlte sich beflügelt. Er schrieb die Liste mit den Adressen ab, öffnete ein Fenster und sprang auf die verlassene Straße. Es war bereits weit nach Mitternacht. Er beschloss, sich zunächst mit Mademoiselle Clotilde zu befassen. Am nächsten Morgen, nach wenigen Stunden Schlaf, begab er sich, als wäre nichts gewesen, ins Haus des Architekten. Die Gelegenheit, sie zur Rede zu stellen, ergab sich, als er mit Clotilde allein in der Bibliothek war. Mademoiselle, ich möchte mit Ihnen sprechen. Ich stehe zu Ihrer Verfügung, Monsieur. Haben Sie eine Frage? Nein, mir ist der Ablauf im Wesentlichen klar. Also, vor 5 Jahren lernte Ihr Vater einen gewissen Maxime Bermond kennen, ein Unternehmer. Der beauftragte Ihren Vater im Namen einiger Klienten, Umbauten in Häusern vorzunehmen, die Ihr Vater gebaut hatte. Einige dieser Häuser gehörten Bermond selbst. Warum erzählen Sie mir das, Monsieur? Ich weiß nichts darüber, warum sollte mich das interessieren? Weil Sie genauso gut wissen wie ich, dass Maxime Bermond mit wirklichem Namen Arsène Lupin heißt. Arsène Lupin? Das ist lächerlich. Ebenso wenig lächerlich, wie Lupin in Ihnen, Mademoiselle, eine ergebene Komplizin gefunden hat. Was fällt Ihnen ein? Gehen Sie. Verlassen Sie unser Haus. Wenn ich gehe, dann nur in Ihrer Begleitung. Ich habe Beweise. Ich kenne die Pläne mit den Geheimgängen. Gut, ich höre Ihnen zu, aber warten Sie einen Moment. Meine Schneiderin hat sich für heute zur Anprobe meines bestellten Kleides angekündigt. Ich werde sie anrufen und ihr sagen, dass sie morgen kommen soll. Mademoiselle, es ist mir heute etwas dazwischen gekommen. Die Anprobe kann nicht stattfinden. Nein, nein, es geht wirklich nicht. Wir müssen sie auf morgen verschieben. Was haben Sie mir zu sagen, Monsieur? Ich weiß, dass Sie sich als Antoinette Préat mit blond gefärbten Haaren bei Baron d'Autrec eingeschlichen haben, um für Ihren Geliebten den blauen Diamanten zu stehlen. Sie kennen die Geheimgänge genauso gut wie Lupin. Sie haben den Baron getötet. Der Diener Charles wird Sie bei einer Gegenüberstellung mit Sicherheit erkennen. Um Himmels Willen, schweigen Sie. Das ist eine Verleumdung. Ich habe den Baron nicht ermordet. Ich habe nicht gesagt, Sie haben ihn ermordet. Ich habe gesagt, Sie haben ihn getötet. Ich weiß, dass der Baron unter Anfällen von Wahnsinn litt, dass er sich bei solchen Anfällen auf seine Betreuer stürzte, sich an sie klammerte. Das hat mir die ehemalige Pflegerin des Barons berichtet. Er hat sich auch auf sie geworfen und sie fast erstickt. Um sich zu wehren, haben sie ihn erstochen. Es war ein Unfall. Ihr Interesse galt lediglich dem blauen Diamanten. Als der Baron tot war, zogen sie den blauen Diamanten von seinem Finger, entfernten sich durch den Geheimgang und übergaben das Juwel ihrem Geliebten. Hören Sie auf, Herr. Hören Sie auf. Was wollen Sie von mir? Was ich will? Sie sind Herlock Sholmes, nicht wahr? Richtig. Und ich werde aus dem Duell mit Arsène Lupin als Sieger hervorgehen, mit Ihnen als Geisel. Ich bringe Sie jetzt an einen sicheren Ort. Dadurch verschaffe ich mir einen beträchtlichen Vorteil gegenüber meinem Gegner. Sobald ich mein Ziel erreicht habe und Lupin im Gefängnis sitzt, sind Sie frei. Gestatten Sie mir, in mein Zimmer zu gehen und einige Sachen zu packen? Bitte sehr, ich warte hier auf Sie. Vielleicht informieren Sie Ihren Vater, dass Sie ein paar Tage abwesend sind. Das ist nicht nötig. Ich werde bald zurück sein. Sie glauben, Lupin wird Sie retten? Ich vertraue ihm. Blind. Sie heißen alles gut, was er tut, nicht wahr? Und Sie sind doch bereit, alles für ihn zu tun. Ich liebe ihn. Papa, hör zu. Ich entführe dir Monsieur Doyle für einige Zeit. Wir gehen in die Nationalbibliothek. Bist du zum Essen zurück? Vielleicht, nein, wahrscheinlich nicht. Aber mach dir keine Sorgen. Ich folge Ihnen, Monsieur. Hallo, Fahrer, hierher. Bitte, Mademoiselle, steigen Sie ein. In die Rue Pergolèse, bitte. Im 16. Arrondissement. Ich werde Sie in die Obhut meines Assistenten geben. Er wird sich gut um Sie kümmern. Auch wenn er im Moment ein wenig eingeschränkt ist. Aha. Entschuldigen Sie, Mademoiselle, wenn ich eine gewisse Befriedigung zeige. Die Schlacht war mühselig und der Erfolg ist mir besonders angenehm. Ein legitimer Erfolg, Monsieur. Es ist Ihr gutes Recht, sich über ihn zu freuen. Der Fahrer nimmt eine merkwürdige Route. Der kennt sich nicht aus. Hey, Sie fahren falsch. Wir wollen in die Rue Pergolèse. Der ist schwerhörig. In die Rue Pergolèse. Der fährt hier aus der Stadt heraus. Ich befehle Ihnen, umzukehren. Warum lachen Sie? Also dieser Zwischenfall steht in keinem Zusammenhang mit... Das ändert nichts an Ihrer Lage. Absolut nichts. Absolut nichts. Was? Der Fahrer... Nein, das gibt es nicht. Sein Gesicht, das ist Lupin. Wie ist das möglich? Na, Mr. Sholmes, was sagen Sie zu unserer kleinen Spazierfahrt? Oh, herrlich. Ganz herrlich. Woher wissen Sie, dass ich Spazierfahrten liebe? Maxime, fahr nicht so schnell. Das Pflaster ist rutschig, ich habe Angst. Sie hat recht. Halten Sie an. Sie... Sie haben recht, Maxime ist unvorsichtig. Bei diesem Tempo landen wir noch im Graben. Ach, keine Sorge. Ist das nicht herrlich, Bäume, Häuser, Wiesen so dahinfliegen zu sehen? Ich habe wohl keine andere Wahl, als es herrlich zu finden. Und wo bringen Sie mich hin? Geduld, mein Lieber. Sie werden es früh genug erfahren. Sagen Sie, Mademoiselle, wann hatten Sie Gelegenheit, Ihren Geliebten zu informieren? Erinnern Sie sich, dass ich während unserer Unterredung in der Bibliothek mit meiner Schneiderin telefoniert habe? Der Termin zur Anprobe, den ich abgesagt habe? Das war ein Tod. Was ist unverfänglicher, als dass eine Dame mit ihrer Schneiderin telefoniert? Sholmes und Lupin wechselten kein Wort mehr miteinander. Der Engländer wusste, dass es zwecklos war, sich zu wehren. Die Pappeln der Alleen bildeten Dächer aus Laub, unter denen der Wagen dahinrollte. Vorbei ging es an den Städten Mantes, La Jolie, Vernon, Gaillon. Schließlich erschienen die Vororte von Rouen, der Hafen. Weiter ging es an den Ufern der Seine bis fast zu ihrer Mündung. An einem kleinen Anleger dümpelte eine stabile Yacht auf dem Wasser. Aus ihrem Schornstein drang schwarzer Rauch. Der Wagen hielt an. Lupin stieg aus und ging auf einen Mann zu, in blauem Kapitänsanzug mit einer goldgefassten Mütze auf dem Kopf, der an Bord des Schiffes wartete. Er wechselte einige Worte mit ihm und kam zurück zum Wagen. Mr. Sholmes, die Schwalbe ist bereit. Sie wird Sie sicher in Ihre Heimat bringen. Es wird Ihnen nichts nützen. Ich weiß alles. Was wissen Sie genau? Alles, Monsieur. Ich kenne die ganze Geschichte. Sie sind mir jetzt mehrmals in die Quere gekommen. Sie mischen sich in meine Angelegenheiten. Das geht mir ziemlich auf die Nerven. Ich habe nicht die geringste Lust, meine Zeit damit zu vergeuden, Ihren Fallen auszuweichen. Ich sage Ihnen, was Sie wissen. Sie wissen, dass ich als Maxime Bermond den Architekten Lucien d'Estanges beauftragt habe, einige Häuser, sagen wir, ein wenig zu verändern. Ja. Und Sie besitzen die Liste mit den 11 Häusern. Ja. Sie haben diese Liste letzte Nacht in der Bibliothek von Monsieur d'Estanges eingesehen und Sie vermuten, dass unter den Häusern eines ist, das ich für meine Bedürfnisse eingerichtet habe. Sie hatten vor, Inspektor Ganimard zu informieren und mich in meiner Wohnung festnehmen zu lassen. Ja. Und das wird Ihnen nicht gelingen. Denn Sie, Monsieur Sholmes, sind jetzt erst einmal außer Reichweite. Sie werden sich den Umständen fügen müssen. Nein. Wie, was nein? Sie werden kaum Gelegenheit haben, dieses Schiff zu verlassen, bevor es englische Gewässer erreicht. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass ich versuchen werde zu fliehen. Alle Männer an Bord gehorchen mir blindlings. Auf ein Zeichen von mir werden Sie sie in Ketten legen. Ketten lassen Sie sprengen. Und 10 Meilen von der Küste über Bord werfen. Ich kann schwimmen. Ja, gut pariert. Aber nun ist es genug. Ich werde die notwendigen Maßnahmen treffen. Sie gestatten, dass wir Sie fesseln und auf der Pritsche des Kapitäns festbinden. Das ist geradezu Ihre Pflicht. Tja, Ihre Situation ist nicht die beste. Sie sollten sich mit ihr anfreunden. Kapitän, Sie wissen Bescheid. Ein Mitglied der Besatzung leistet Mr. Sholmes immer Gesellschaft. Und denken Sie daran. Trotz allem behandeln Sie ihn wie einen Gast und nicht wie einen Gefangenen. Jawohl, es ist alles vorbereitet und wird zu Ihrer Zufriedenheit ablaufen. Wie spät haben Sie es auf Ihrer Uhr, Kapitän? 2:05. Gut. Wie lange brauchen Sie normalerweise nach Southampton? 9 Stunden. Sie werden dieses Mal gut 10 Stunden brauchen. Sie dürfen nicht anlegen, bevor das Postschiff nach Le Havre, Southampton um Mitternacht verlassen hat. Da es äußerst unangenehm wäre, wenn dieser Gentleman mit dem Postschiff nach Frankreich zurückkehren würde, dürfen Sie nicht vor 1:30 ankommen. Habe verstanden. Nun denn, Männer, leinen los. Leben Sie wohl, Meisterdetektiv Sholmes. In dieser oder einer anderen Welt. Bis irgendwann. Bis morgen. Das schätze ich an Ihnen. Sie haben Humor. Am nächsten Morgen standen 12 Lastwagen in der Rue Crevaux und der angrenzenden Avenue Foch, auf denen weder der Name noch die Adresse eines Transportunternehmens vermerkt war. Eine Besonderheit, die jedoch niemandem auffiel. Die Männer arbeiteten zügig und ohne Pause, sodass am späten Vormittag das gesamte Mobiliar des Besitzers eingeladen war. Arsène Lupin nahm eine leichte Mahlzeit in einem Restaurant im Bois de Boulogne ein und kehrte dann zum Haus zurück, um einen letzten Rundgang durch die leeren Räume zu machen. Er sah sich auf der Straße um, keine verdächtige Bewegung, kein Ganimard mit seinen Leuten, kein Spitzel, der die Gegend überwachte. Es war rundum ruhig. Sholmes würde, wenn er nach seiner Niederlage überhaupt nach Frankreich zurückkäme, frühestens gegen Abend in Paris eintreffen. Ganimard kannte die Geheimgänge nicht. Wenn er hier auftauchte, könnte Lupin jederzeit durchs Nebenhaus verschwinden. In einer Stunde würde er Clotilde abholen und sich mit ihr in ein Versteck begeben, in das niemand jemals einen Fuß setzen würde. Ein geniales Versteck. Raum genug für seine Besitztümer, die Gemälde, die Juwelen, die Möbel. Ein Kalkfelsen im Meer an der Küste von Etretat, genannt die Hohle Nadel. Dort hatten schon die Könige Frankreichs ihre Reichtümer versteckt. Lupin würde dort in vollkommener Sicherheit leben. Ach, adieu. Königreich des Arsène Lupin. Ich werde dich nicht mehr wiedersehen. Adieu, 25 Zimmer der 3 Wohnungen, über die ich herrsche. Chance. Tja, es wird Zeit, dass ich verschwinde. Dann also ab durch den Kamin. Oh Mann, wieso funktioniert der Mechanismus nicht? Geh auf, Tür! Los! Es will nicht her. Was ist denn? Sollte es etwas geben, das nicht tut, was Sie wollen? Schaums. Sie? Monsieur Lupin. Ihr Gesichtsausdruck entschädigt mich. Für die Nacht, die Sie mich im Haus des Baron d'Autrec haben verbringen lassen? Für das Missgeschick, das Sie meinen Freund Wilson angetan haben? Für die Entführung im Auto? Für die Nacht auf einer sehr unbequemen Pritsche? Diese Minute löscht all diese Erinnerungen aus. Ich bin belohnt, ich bin königlich belohnt. Sie haben Ihre Revanche gut geplant, also, nehme ich an. Davon können Sie ausgehen. Das Haus ist umstellt. Die beiden Nachbarhäuser auch. Sodass Sie gefangen sind, unwiderruflich gefangen. Dann sind wir quitt, Mr. Sholmes. Ich bin Ihnen gar nicht böse darüber. Es wurde schon langweilig, immer zu gewinnen. Dieses eine Mal bis in der Falle. Was für ein Abenteuer. Na, ich danke Ihnen, Meister, für das Vibrieren meiner Nerven, für das Prickeln meiner Haut. Das Leben ist schön. Sehr schön. In der Tat. Worauf warten Sie noch? Ganimard steht mit seinen Männern unten. Warum kommt er nicht herauf? Ich habe ihn gebeten, mir ein wenig Zeit zu geben. Ich wollte allein mit Ihnen sprechen. Eine Unterredung? Aber gern. Ich bedauere, dass ich Ihnen keinen Sessel anbieten kann. Würden Sie mit der Fensterbank Vorlieb nehmen? Gewiss hätten Sie gerne ein dunkles Bier. Nicht nötig. Ich will mich kurz fassen. Wie Sie wissen, ist der Zweck meines Aufenthaltes Ihre Verhaftung. Das heißt, ich selbst kann Sie gar nicht verhaften, weil ich nicht die Befugnis habe. Das ist die Aufgabe von Inspektor Ganimard. Ich kann sie ihm nur sozusagen frei Haus liefern. Mein wirkliches Ziel ist noch etwas anderes. Ach, das wäre? Den blauen Diamanten zu finden. Den blauen Diamanten? Ja. Denn der sich bei Inspektor Ganimard befand, ist eine Fälschung. Sie behielten den echten und genau den will ich haben. Unmöglich. Ich bedauere. Ich werde ihn bekommen. Wie soll das gehen? Da er doch in meinem Besitz ist. Ich kaufe ihn Ihnen ab. Sie sind wirklich ein Engländer. Er steht nicht zum Verkauf. Wir werden schon ins Geschäft kommen. Und was bieten Sie mir? Mademoiselle d'Estanges Freiheit. Ich wüsste nicht, dass sie verhaftet wurde. Oh, verhaftet nicht. Aber sie ist an einem sicheren Ort. Ach, Sie bluffen. Warten Sie es ab. Sie wird in 10 Minuten hier anrufen. Wir haben also noch Zeit zu plaudern. Ja. Sagen Sie, Sholmes, wie haben Sie es fertiggebracht, von der Schwalbe zu fliehen? Ich bin nicht geflohen. Ihr Kapitän hat mich kurz vor Mitternacht an Land gesetzt. Ich habe das Postschiff nach Le Havre genommen. Sollte der Kapitän mich verraten haben, das ist unmöglich. Er hat sie nicht verraten. Was dann? Ich habe seine Uhr um eine Stunde vorgestellt. Wir unterhielten uns so nett. Ich erzählte ihm Geschichten, die ihn interessieren. Er hat nichts gemerkt. Bravo. Der Streich ist gelungen. Den werde ich mir merken. Aber die Wanduhr, die an der Täfelung der Kabine hing. Die Wanduhr, das war schwieriger. Meine Beine waren gefesselt. Aber der Matrose, der mich in der Abwesenheit des Kapitäns bewachte, war so freundlich, den Zeiger etwas vorzurücken. Das ist ein starkes Stück. Seien Sie ihm nicht böse. Er ahnte nicht, was er tat. Ich sagte ihm, ich müsse unbedingt den ersten Zug nach London nehmen. Und ein kleines Geschenk tat ein übriges. Was für ein Geschenk? Och, ich trug den blauen Diamanten bei mir. Die Kopie natürlich, die Sie Inspektor Ganimard zukommen ließen. Gott, das ist komisch. Mein falscher Diamant für den Matrosen, damit er die Uhr vorstellt. Sie gestatten, dass ich den Hörer abnehme? Bitte. Hallo, ja? Ja, hier ist die Nummer 64873. Ja, wie besprochen. Nein, keine Sorge, ist ein Gentleman. Sagen Sie es ihm selbst. Mademoiselle d'Estanges möchte Sie sprechen. Ja? Mathilde? Wo bist du? bald wieder frei. Nein, nein. Nein, ich komme zu dir. Bleib, wo du bist. Es dauert nicht mehr lange. Glauben Sie mir nun? Ja, ich bin bereit, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Gut. Ich stehe zu meinem Wort. Mademoiselle de Stanks Freiheit gegen den blauen Diamanten. Ich akzeptiere Ihre Bedingungen. Oh, welch plötzlicher Wandel. Naja, es geht ja nicht mehr um mich, sondern um meine Frau. Die ich liebe. Sehen Sie, für uns Franzosen haben diese Dinge eine besondere Bedeutung. Was ist ein Juwel gegen die Liebe? Aber ein Engländer wie Sie wird es ja kaum verstehen. Ach ja, natürlich, Frankreich. Das Land der Liebe. Wie konnte ich das vergessen? Und? Wo ist er denn nun, der blaue Diamant? Nehmen Sie meinen Spazierstock dort in der Kaminecke. Da drücken Sie mit der einen Hand in den Knauf und drehen Sie mit der anderen die Zwinge am unteren Ende des Stockes. Der Knauf lässt sich abschrauben. Oh, eine Kugel aus Kitt. Selbst. Wow. Das ist er also. Der blaue Diamant. Es ist der echte, glauben Sie mir. Lassen Sie mich trotzdem einen Blick darauf werfen. Zu diesem Zweck trage ich meine Lupe immer bei mir. Haben Sie vielleicht ein Blatt Papier? Reicht Ihnen die Quittung meines Mittagessens? Ja, danke. Sehen Sie, ich ziehe mit meinem Stift einen Strich. Lege den Diamanten darauf. Ja, da. Der ist echt. Der Strich ist nicht zu erkennen. Und Mademoiselle d'Estange? Ist frei. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ganimard weiß übrigens nichts von unserem Geschäft. Aber jetzt zu Ihnen. Ich übergebe Sie nun Inspektor Ganimard. Er wartet schon auf ein Zeichen von mir. Sie sind verhaftet. Nehmen Sie die Hände hoch. Ist ja gut, ich ergebe mich. Haltet ihn fest. Sie beeindrucken mich, mein guter Ganimard. Aber warum blicken Sie so finster drein? Los, freuen Sie sich. Hier sind meine Hände. Wollen Sie mir nicht Handschellen anlegen oder haben Sie keine dabei? Wie viele Polizisten haben Sie mitgebracht? 20? Oh, das ist eine Menge. Sie schüchtern mich ein. Inspektor Ganimard, meine Aufgabe ist erfüllt. Darf ich Ihnen den echten blauen Diamanten überreichen? Er gehört Frankreich. Sie wollen abreisen? Was ist mit der blonden Dame? Sie wollten sie mir übergeben? Das war ein Irrtum. Ich kenne die Person nicht. Ja, aber die blonde Dame ohne Sie? Ich habe Ihnen Lupin übergeben. Ein Engländer pflegt sich nicht länger aufzuhalten, wenn seine Geschäfte beendet sind. Gute Reise. Glauben Sie mir, ich werde unsere innige Beziehung nie vergessen und meine Empfehlung an Mr. Wilson. Dann leben Sie wohl, Mr. Sholmes, und haben Sie Dank. Leben Sie wohl. Ich werde Arsène Lupin jetzt ins Gefängnis bringen. Hey, Ganimard, was machen Sie denn da? Eine Hausdurchsuchung? Das ist zwecklos. Es ist nichts mehr da. Kein einziger Fetzen Papier. Ja. Meine Archive sind an einem sicheren Ort. Wer weiß? Aber bitte beeilen Sie sich. Ich habe noch eine Verabredung. Ja, in der Polizeipräfektur. Dahin gehe ich nicht. Ich habe dort nichts zu tun. Hören Sie, Lupin. Bis jetzt bin ich Ihnen gegenüber zuvorkommend gewesen. Aber alles hat seine Grenzen. Auf geht's in die Präfektur. Das geht nicht. Ich werde zu meiner Verabredung gehen. Ergreift ihn! Au! Au! Verflixt! Nicht so fest, wir wollen ihm ja nicht die Knochen brechen. Wie nett, Ganimard. Ihre Leute schlagen mich gerade zusammen. Sie haben selbst Schuld mit Ihrem Starrsinn. Ja. Na gut, nehmen wir den Aufzug. In meinem Zustand wollen Sie mich doch nicht die Treppe gehen lassen. Na gut. Leute, ich fahre im Aufzug mit. Ihr geht gleichzeitig die Treppe hinunter. Hey, nein, nicht nach oben, nach unten. Was soll denn das? Alle Mann nach oben! Wo fährt der Fahrstuhl hin? Es geht doch gar nicht mehr weiter. Er durchbricht die Decke. Hilfe! Ganimard, ich hatte Sie gewarnt. Arsène Lupin lässt sich nicht verhaften. Wir sind in der Dienstbotenetage. Ich habe den Fahrstuhl so präpariert, dass er hier hält. Über die Treppe kommt man nicht herauf. Adieu, Ganimard. Verflucht. Der Mistkerl hat mich reingelegt. Leute, Leute, schnell nach unten ins Nachbarhaus. Da muss er rauskommen. Wir kriegen ihn. Er darf uns nicht entwischen. Diesmal nicht. Der Fahrstuhl glitt sanft ins Erdgeschoss. Ganimard schickte seine Männer ins Nachbarhaus, um über die Hintertreppe in die Dienstbotenetage zu gelangen. Umsonst. Oben angelangt, bemerkten die Polizisten, dass die fünfte Etage nicht nur über zwei, sondern über drei Häuser miteinander verbunden war. Und die Fassade des dritten Hauses ging auf die Avenue Foch. Es gab also einen Fluchtweg, mit dem Ganimard nicht gerechnet hatte. Nach 3 Stunden gab er die Suche auf und kehrte ohne seine Beute ins Präsidium zurück. Bleich, mit wirrem Blick ließ er sich auf seinen Sessel sinken. Inspektor Ganimard war ein gebrochener Mann. Zur gleichen Zeit stiegen an der Gare du Nord 2 Männer aus einem Automobil und eilten, gefolgt von einem Gepäckträger, der ihre Koffer trug, zum Schnellzug nach Calais. Der Arm des einen steckte in einer Binde, seine Miene drückte Missmut aus. Der andere machte einen fröhlichen und zufriedenen Eindruck. Na Tempo, Wilson! Wir dürfen den Zug nicht verpassen. Sie schleichen ja wie eine Schnecke. Oh, Wilson, diese 10 Tage werde ich nie vergessen. Ich auch nicht. Endlich konnte ich mich mit einem ebenbürtigen Gegner messen. Und ich bin als Sieger aus dem Duell hervorgegangen. Hier und da kleine Ärgernisse. Sehr klein. Wir sollten sie nicht überbewerten. Triumph auf der ganzen Linie. Der blaue Diamant zurückerobert, Lupin verhaftet. Arm gebrochen. Ja, bei einer solchen Genugtuung fällt ein gebrochener Arm nicht ins Gewicht. Das war ja auch nur meiner. Und ich war von den Ermittlungen ausgeschlossen, die Sie allein geführt haben. Erinnern Sie sich, Wilson, als wir in der Apotheke waren und Sie wie ein Held gelitten haben? Da habe ich den Faden gefunden, der mich zur Lösung führte. Ein wahrhaft glücklicher Moment. Nun aber rein ins Abteil, Wilson. Na, was haben Sie denn? Fehlt Ihnen etwa die Kraft? Die Kraft nicht, aber ich habe nur einen Arm zur Verfügung. Na, dann kommen Sie. Ich ziehe Sie hoch. Oh. Adieu, meine Herren. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Das ist nicht möglich. Sie hier? Es wäre doch unhöflich, wenn ich Sie nicht zum Zug begleiten würde. Bei den ausgezeichneten freundschaftlichen Beziehungen, die sich zwischen uns entwickelt haben. Aber Sie sind doch verhaftet. Als ich Sie verließ, waren Sie von Ganimard und 20 Polizisten umzingelt. Ja. Wie Sie sehen, bin ich auf freiem Fuß. Ich habe Ihnen die Abendzeitung mitgebracht. Hier, nehmen Sie. Da erfahren Sie die Einzelheiten. Und lassen Sie mir eine Nachricht über Ihr Befinden zukommen. Eine Postkarte von Zeit zu Zeit. Adresse Arsène Lupin, Paris. Das genügt. Au revoir. Bis bald. Lupin war frei. Ein Leben voller Abenteuer wartete auf den Gentleman Gauner, wie er überall genannt wurde. Seine Vorliebe für Diamanten und Perlen, Gemälde und Möbel machten ihn zu einem reichen Mann. Er liebte Maskeraden und die Frauen. Und die Frauen liebten ihn. 2, 3 Versuche, sesshaft und bürgerlich zu werden, schlugen fehl. Das Schicksal wollte es anders. Seine Stunde. Er kommt und berichtet von seinen Abenteuern jede Nacht. Er liebt die Normandie, wie ich. Die weichen Hügel, die Steilküste, den Wind hier am Meer in Etretat. Er wird immer hierher zurückkehren. Ich warte auf ihn in meinem Arbeitszimmer, wo er mir diktiert, was meine Feder niederschreibt. Sind Sie da? Lupin? Arsène Lupin. Setzen Sie sich. Erzählen Sie. Arsène Lupin gegen Herlock Sholmes. Das Duell der Meister. Nach dem Roman Arsène Lupin contre Herlock Sholmes von Maurice Leblanc. Aus dem Französischen von Sabine Grimkowski. Zweiter Teil. Erzähler Rüdiger Vogler. Arsène Lupin Samuel Weiss. Herlock Sholmes Walter Renneisen. Mr. Wilson Hubertus Gerzen. Inspektor Ganimard Udo Schenk. Clotilde d'Estange Mina Wündrich. Lucien d'Estange Jochen Nix. Sowie Julius Forster, Daniel Friedel, Arlen Konitz und Sebastian Kowski. Ton und Technik Rolf Knapp und Claudia Peike. Regieassistenz Konstanze Renner. Komposition und Bandoneon Helena Rüegg. Kontrabass Winfried Holzenkamp. Hörspielbearbeitung Sabine Grimkowski. Regie Stefan Hilsbecher. Produktion Südwestrundfunk 2012. Dramaturgie Uta Maria Heim.